Vom 3. bis zum 11. April findet in Pyongyang die Vorrunde der Gruppe B für das Asienpokalturnier der Frauen der AFC 2018 statt. Laut dem Spielplan der AFC wird die TV-IAK-Mannschaft am 3. April gegen die 11 aus Indien, am 5. April gegen die aus Hongkong, China, am 7. April gegen die aus Südkorea und am 9. April gegen die aus Usbekistan spielen. Die Vorrunde findet in 4 Gruppen geteilt statt. Insgesamt 8 Nationalmannschaften, darunter die Teams, die in Gruppenspielen den ersten Platz belegt haben, werden im April des nächsten Jahres an dem Hauptturnier teilnehmen.